Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Wenn es einen großen Technologiebereich gibt, der bei deutschen Unternehmen eine besondere Bedeutung in Sachen Digitalisierung hat, dann ist es Industrie 4.0. Also das Konzept einer flexiblen Produktion, die sich gedacht vom herzustellenden Produkt aus dynamisch und zum großen Teil selbstorganisierend auf ständig veränderte Bedingungen anpassen kann. Und eine große Rolle in diesem Konzept spielt die Vernetzung aller Systemkomponenten, vorzugsweise über Funk. Wie das aussehen kann, hat die Universität Bremen in einem drahtlosen Vernetzungskonzept namens HyFlex gezeigt. Und Professor Armin De Corsi vom Arbeitsbereich Nachrichtentechnik hat mir erklärt, warum Funktechnologien im industriellen Umfeld eine immer größere Rolle spielen. Es ist so, dass es sehr viele Anwendungen gibt, bei denen eine Maschine etwa 200 bis 300 Sensoren installiert sind, und jetzt können Sie sich vorstellen, wie viele Kabel da im Prinzip zu verlegen sind, bevor diese Maschine eigentlich dann wirklich in die Produktion gehen kann, also ihre Arbeit durchführen kann. Nennen Sie mal beispielsweise Hochregallager oder auch die Produktionslinien in der Automobilindustrie. Auch da überall kommen Funktechnologien zukünftig deutlich stärker zum Einsatz. Genauso beispielsweise bei der Beobachtung von Druck, Temperatur, bei chemischen Prozessen oder in Pipelines. Und gerade unter diesen harten auch Randbedingungen, wie beispielsweise der Beobachtung von chemischen Prozessen, sind teilweise Kabel gar nicht einsetzbar. Insofern muss man hier auf Funklösungen zurückgreifen. Sie haben ja in Ihrem Projekt HyFlex gezeigt, dass das geht. Wie weit sind Sie? Was können Sie denn konkret an Funktionalität oder an Umfang der Vernetzung demonstrieren? Also HyFlex wurde spezifisch entworfen für Anwendungen im sogenannten Regelungsumfeld. Das sind Anwendungen wie beispielsweise Verpackungsmaschinen oder auch Produktionslinien in der Automobilindustrie. Und im Rahmen von diesen, sage ich mal, Produktions- und Herstellungsprozessen kann HyFlex hier angewendet werden, weil dort dann die Sensoren und Aktoren in den entsprechenden Maschinen über HyFlex vernetzt werden können. Ebenfalls kann aber auch HyFlex zum Einsatz kommen bei der Erfassung von Daten in chemischen Prozessen oder beispielsweise bei der Beobachtung von Pipelines, ob der Druck oder die Temperatur noch stimmt. Ein ganz weiterer wichtiger Punkt ist, wenn Sie ein Kommunikationssystem wie HyFlex entwerfen, dass Sie eine Schnittstelle zu den Steuereinheiten dieser Produktionslinien definieren und spezifizieren. Auch das hat HyFlex getan und bietet eben eine technologische Umsetzung der Daten, die vom Funksystem HyFlex umgesetzt werden müssen, dann auf zum Beispiel die Dastal Ethernet. Und im Rahmen dieser, sage ich mal, Konzeptionierung können eben die von mir vorher angesprochenen Anwendungen von HyFlex bedient werden. Nun ist ja das Produktionsumfeld eines, was sehr sensibel ist. Zum einen hängt da meistens sehr viel Geld dran, wenn Produktionsstraßen funktionieren oder nicht funktionieren. Auf der anderen Seite geht es ja auch darum, die Sicherheit herzustellen. Funk ist immer eine wackelige Angelegenheit. Das wissen alle Funkexperten. Da gibt es öfter mal Probleme. Wie kann man denn in solch einem komplexen System die Sicherheit und die Integrität dieser Systemkomponenten und der Kommunikationskanäle über Funk sicherstellen? Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es in keinem IT-System, unabhängig davon, ob die Vernetzung jetzt drahtgebunden oder drahtlos erfolgt. Nichtsdestotrotz hat sich natürlich HyFlex dem Thema Sicherheit intensiv gewidmet, auch mit kompetenten Partnern in dem Projekt selber. Und es ist so, dass bei HyFlex zum Beispiel die Konzepte wie Plug and Trust oder auch Zertifikatsverfahren im Design von Beginn an berücksichtigt wurden. Unter anderem aber auch, und das ist vielleicht etwas, was als gewisse Innovation zu bezeichnen ist im Rahmen der Definition von HyFlex, ist, dass wir auch auf der Bit-Übertragungsschicht vom Konzeptbeginn an im Design Sicherheitskonzepte integriert haben und die sehr eng verflochtet haben, auch mit Konzepten, die für die Zuverlässigkeit der Datenübertragung ins Spiel kommen. Und an der Stelle, somit hat also HyFlex dem Thema Sicherheit, sage ich mal, sich intensiv gewidmet auf verschiedenen Ebenen, wie schon gesagt, vom Plug and Trust auf den höheren Protokollebenen bis runter zur Bit-Übertragungsschicht durch eine tiefe Integration des Themas Sicherheit. Wir haben ja zurzeit eine große Diskussion über die nächste Mobilfunkgeneration, genannt 5G. Und wenn man sich auch die Werbesprüche der Mobilfunkanbieter anhört, so versprechen sie, dass ein großer Teil der 5G-Mobilfunkinfrastruktur dafür da ist, Maschinen und Geräte sicher zu vernetzen. Welche Rolle spielt denn Ihr Projekt HyFlex in diesem 5G-Konzert? Wenn wir von Funk im industriellen Umfeld reden, dann sind die Herausforderungen, denen sich auch 5G und auch HyFlex gewidmet hat, zunächst einmal, dass wir eine sehr schnelle, nämlich kleiner als eine Millisekunde Datenübertragung, eine hochzuverlässige und auch eine sichere Datenübertragung bereitstellen müssen. Sowohl 5G wie auch HyFlex bieten Technologien an, die das ermöglichen. Wenn man jetzt von 5G konkreter spricht, muss man es ein bisschen differenzierter betrachten, was man eigentlich unter 5G wirklich versteht. 5G ist generischer aufgesetzt und hat nicht die Möglichkeit, in spezifische Anwendungsfälle reinzugehen, die unter Umständen HyFlex an der Stelle dann bedienen kann. Insofern sind es zwei, ich sag mal, Möglichkeiten, auf die jetzt eine Automatisierungsfirma bei der Herstellung von ihren Maschinen zugreifen kann, so ähnlich gestaltet wie eben vom Marktsicht her wie WLAN oder auch die vergangenen Mobilfunkgenerationen 3G oder 4G. Das war Professor Armin De Corsi von der Universität Bremen über Mobilfunktechnologie für die Industrie 4.0.